Der junge Mann in der Britanniastraße fiel auf seine Knie und schrie: »Um Gottes Willen, kaufen Sie sie! Sie können mein ganzes Vermögen obendrein bekommen!« Ich war wahnsinnig, als ich sie zu dem Preise kaufte. Ich hatte all mein Geld in meinem Geschäft aufs Spiel gesetzt und hatte fremdes Geld unterschlagen. Ich wäre sonst verloren gewesen und hätte ins Gefängnis gehen müssen. »Armes Geschöpf«, sagte Kerwi. Sie wagten ihre Seele an ein so verzweifeltes Abenteuer, um der gerechten Strafe für ihre Missetat zu entgehen. Und sie denken, ich könnte zögern, da ich es aus Liebe tue? Geben Sie mir die Flasche und Kleingeld heraus, das Sie, davon bin ich überzeugt, schon zur Hand haben. Hier ist ein 5-Cent-Stück. Es war so, wie Keawi vermutet hatte. Der junge Mann hatte das Kleingeld in einer Schublade bereitliegen, die Flasche wechselte dem Besitzer, und kaum hatten Keawis Finger den Flaschenhals umspannt, so hatte er den Wunsch ausgesprochen, wieder eine reine Haut zu haben. Und richtig, als er in sein Zimmer kam und sich vor einem Spiegel nackt auszog, da war sein Leib blank und rein wie der eines neugeborenen Kindes. Und nun kam das Sonderbare. Kaum hatte er dieses Wunder gesehen, da änderte sich sein Sinn, und er machte sich gar nichts mehr aus dem Chinesenübel und wenig genug aus Kokua, und hatte nur den einzigen Gedanken, dass er jetzt für Zeit und Ewigkeit dem Flaschenteufel verfallen sei und keine bessere Hoffnung habe, als ewiglich in den Flammen der Hölle zu brennen. In weiter Ferne sah er vor seines Geistes Augen die Flammen lodern, und seine Seele schauderte zurück und Finsternis fiel auf das Licht. Als Keawi ein wenig zu sich kam, bemerkte er, dass es ein Abend war, an dem die Musikbande im Gasthaus spielte. Dorthin ging er, weil er Angst hatte, allein zu sein, und dort lief er unter glücklichen Gesichtern hin und her und hörte die Melodien auf- und abschweben und sah Berger den Takt schlagen, und die ganze Zeit hörte er die Flammen prasseln und sah das rote Feuer in der bodenlosen Höllentiefe brennen. Plötzlich spielte die Musik »Hiki Au Au«. Das war ein Lied, das er mit Iwo Kua gesungen hatte, und bei diesen Klängen kam ihm der Mut wieder und er dachte, es ist nun einmal geschehen, und so will ich noch einmal mit dem Bösen auch das Gute hinnehmen. Und so geschah es, dass er mit dem ersten Dampfer nach Hawaii zurückfuhr, und sobald es geschehen konnte, wurde er mit Kokua vermählt und brachte sie nach dem blanken Hause am Berghang. Nun war es so mit diesen beiden. Wenn sie beisammen waren, dann war Keawis Herz beruhigt. Aber sobald er allein war, befiel ihn ein brütendes Grauen. Und er hörte die Flammen prasseln und sah das rote Feuer in dem bodenlosen Höllenabgrund brennen. Das Mädchen hatte sich ihm ganz und gar zu eigen gegeben. Das Herz hüpfte ihr in der Brust bei seinem Anblick. Ihre Hand schlug sich in die seinige. Und sie war so schön gestaltet von den Haaren auf ihrem Kopf bis herab zu den Nägeln ihrer Zehen, dass kein Mensch sie ohne Freude ansehen konnte.